in Rom, so ist zu lesen, lebt ein Mann mutig von gerechten Wesen. Quirinus hieß er, stark und klug, ein Tribun, der Verantwortung trug. Er kämpfte mit dem Schwert in mancher Schlacht, doch sein Herz war größer als Rang und Macht. Denn tief in sich drin, da ahnte er, nicht Macht macht stark, Vertrauen viel mehr. Manchmal kostet Mut auch Vertrauen. Quirinus blieb bis zum letzten Tag, so ist bekannt. Ein Mensch, der zu sich selber stand. Er verlor sein Leben, was sicher nicht fair. Doch seine Haltung blieb und seine Ehr. Denn was ein Mensch im Herzen trägt, bleibt auch wenn die Zeit. Noch da. Quirinus, Quirinus, schau hinauf, er passt auf Neues von oben auf. Quirinus, Quirinus, merk dir gut, zivil Courage braucht und Mut. Mancher bleibt cool, ehrlich mild. Quirinus zeigt uns Jahr für Jahr, sei fair, sei mutig und für andere da. Und wenn du zweifelst, schau hinauf, da wacht Quirinus und passt auf dich auf. Passt auf Neues auf!